Erster, als alles fertig war, kamen die Anführer zu Esra und sagten, das Volk Israel, die Priester und Leviten haben sich nicht von den fremden Völkern getrennt. Diese Völker waren Kanaaniter, Hethiter, Pheresiter, Jebusiter, Ammoniter, Moabiter, Ägypter und Amoriter. Ihre Taten waren schlecht. Zweiter, denn sie haben Frauen von diesen Völkern für sich und ihre Söhne geheiratet. So hat sich das Volk Gottes mit den fremden Völkern vermischt. Die Anführer und wichtigen Männer haben diese Sünde zuerst getan. Dritter, als ich diese Nachricht hörte, zerriss ich meine Kleider. Ich zog mir Haare aus dem Kopf und Bart. Dann saß ich still und starr da. Vierter, dann kamen alle zu mir, die Angst hatten wegen der Sünde der Heimkehrer. Sie dachten an Gottes Gebot. Ich aber blieb still und starr sitzen. Das war bis zum Abendopfer. Fünfter, zum Abendopfer stand ich auf. Ich war sehr traurig. Ich zerriss meine Kleider noch einmal. Dann kniete ich nieder und streckte meine Hände zu Jahwe, meinem Gott, aus. Sechster, ich betete, mein Gott, ich schäme mich sehr. Ich kann mein Gesicht nicht zu dir heben. Unsere Sünden sind zu groß geworden. Unsere Schuld reicht bis zum Himmel. Siebter, seit der Zeit unserer Väter haben wir große Schuld bis heute. Wegen unserer Sünden wurden wir ausgeliefert. Wir, unsere Könige und Priester, kamen in die Hand fremder Könige. Sie töteten uns mit dem Schwert. Sie nahmen uns gefangen und raubten uns aus. Wir wurden beschämt. Das ist auch heute noch so. Achter, aber jetzt hat Jahwe, unser Gott, uns für kurze Zeit Gnade gezeigt. Er hat einige von uns gerettet. Er gab uns wieder einen Platz an seinem heiligen Ort. So gibt Gott uns Hoffnung und neue Kraft, obwohl wir noch Sklaven sind. Neunter, wir sind Sklaven. Aber Gott hat uns in dieser Zeit nicht verlassen. Er hat es so gemacht, dass die Könige von Persien uns gut behandelten. Sie gaben uns Kraft, den Tempel unseres Gottes wieder aufzubauen. Sie halfen uns, die zerstörten Mauern zu reparieren. Sie gaben uns einen sicheren Ort in Juda und Jerusalem. Zehnter, und nun, unser Gott, was sollen wir jetzt sagen? Wir haben deine Gebote nicht befolgt. Elfter, du hast uns diese Gebote durch deine Diener, die Propheten, gegeben. Du sagtest, das Land, das ihr bekommt, ist unrein. Die fremden Völker haben es mit ihren schlechten Taten unrein gemacht. Sie haben das ganze Land damit gefüllt. Zwölfter, ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben. Und ihr sollt ihre Töchter nicht für eure Söhne nehmen. Ihr sollt ihnen niemals helfen oder sie unterstützen. Dann werdet ihr stark sein. Ihr werdet das Gute des Landes genießen. Und eure Kinder werden es für immer erben. Dreizehnter, uns ist viel Schlimmes passiert wegen unserer schlechten Taten und großen Schuld. Aber du, unser Gott, hast uns nicht für alle Sünden bestraft. Du hast uns einen Rest von Menschen übrig gelassen. Vierzehnter, sollen wir jetzt wieder deine Gebote brechen? Sollen wir uns mit diesen Völkern verbinden, die so schlechte Dinge tun? Dann würdest du zu Recht sehr wütend auf uns sein. Du würdest uns ganz vernichten. Es würde niemand mehr übrig bleiben. 15. Jahwe, du Gott Israels, du bist gerecht. Wir sind heute nur ein kleiner Rest von Menschen, die gerettet wurden. Wir stehen vor dir mit unserer Schuld. Wir können nicht vor dir bestehen.